Wissenschaft im Brennpunkt. Mitte 2009. Mehrere Monate des Jahres dominiert ein Thema die Nachrichten. Also ich war total unsicher und hatte Angst und dachte auch, wir sterben alle an der Schweinegrippe. Schulen machen dicht, Eltern verunsichert. Dann ist Versorgung auf der Intensivstation erforderlich, über längere Zeit, Beatmungsgerät. Und da sterben halt auch junge Leute. Schweinegrippe, Epidemie der Angst. Es war eine der Glanzstunden von Roche, Hersteller eines Mittels namens Tamiflu. Unter allen schlechten Nachrichten über die Schweinegrippe gibt es auch eine gute. Das gängige Grippemittel Tamiflu scheint auch gegen diesen Erreger der Schweinegrippe zu wirken. Gegen das neuartige Influenza-Virus vom Typ H1N1. Berichtet die Süddeutsche Zeitung am 27. April 2009. Und weiter? Der nationale Pandemieplan für Deutschland sieht vor, dass jedes Bundesland im Notfall 20% der Bevölkerung mit dem Wirkstoff versorgen können muss. Ich würde sagen, Tamiflu war nicht ein Skandal, es ist ein Skandal. Geheimsache Pillentest. Wie Studienergebnisse gezielt verschleiert werden. Von Thomas Liesen. Tamiflu. Das Mittel gegen die Angstseuchen Schweinegrippe, Vogelgrippe und auch gegen die ganz normale Grippe. Im Anfangsstadium der Infektion eingenommen, verhindert Tamiflu einen schweren Verlauf, hieß es. Es wirkt sogar vorbeugend, verringert also deutlich die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Und das alles ohne schwere Nebenwirkungen. Pressemitteilung Roche Deutschland, 16. Oktober 2009. Aus diesem Grund haben einige Bundesländer ihre Tamiflu-Vorräte im Rahmen der neuen Grippe aufgestockt. Diese Landesvorräte werden durch einen Notvorrat der Bundesregierung auf 30% Abdeckung der Bevölkerung ergänzt. Nicht nur in Deutschland, weltweit lagern die Gesundheitsbehörden Tamiflu ein. Mehrere Milliarden Euro fließen in die Kasse von Roche. Doch dann der Rückschlag im Dezember 2011. Die Cochrane-Kollaboration, ein weltweit anerkannter wissenschaftlicher Dienst, der Arzneimittel und Therapien überprüft, legt ihre neueste Auswertung zu Tamiflu vor. Die Quintessenz. Das Grippemittel sei weniger wirksam als bisher angenommen, es schütze auch nicht vor Ansteckung. Und Cochrane berichtet von bisher unbekannten schweren Nebenwirkungen. Tamiflu könne neurologische und psychische Probleme auslösen. Cochrane hatte erstmals Zugang zu bisher geheimen Daten. Genauer, Berichte und Protokolle von Medikamententests, die der Hersteller Roche bisher nie veröffentlicht hatte, die aber der europäischen Zulassungsbehörde EMA vorlagen. Alles, was wir heute sehen, beruht auf Daten, die nicht publiziert sind. Wir wissen schon aufgrund der Unterlagen von den Zulassungsbehörden, dass über 60% der in den Studien behandelten Patienten nicht publiziert worden sind. Und genau das ist für Gerd Antes, Mathematiker, Statistiker und Mitarbeiter von Cochrane, der Skandal. Das Prinzip, das Roche bei Tamiflu offensichtlich praktiziert, sei das Publizieren nach Gutdünken. Ergebnisse aus Medikamentenstudien, die das Mittel gut aussehen lassen, werden öffentlich gemacht. Studienergebnisse, die gegen das Medikament sprechen, bleiben in der Schublade. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kennt man die Dimension und man weiß, dass in vielen Bereichen der Medizin bis zu 50% der klinischen Studien nicht zu einem vernünftigen Zeitpunkt nach der Zulassung publiziert worden sind. Professor Wolf-Dieter Ludwig, Onkologe und Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft. Die Folgen für die Einschätzung von Medikamenten sei gravierend, glaubt er. Der Gesamteffekt ist ein Überoptimismus, weil natürlich jeder das in die Richtung schönt, die er gerne hätte, dass man heute ausgeht von einer Überschätzung von Wirksamkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine genauso grobe Unterschätzung der potenziellen Gefährdung, also unerwünschte Nebenwirkungen. All das hat mittlerweile einen eigenen Fachausdruck bekommen. Publikationsbias. Bias kommt aus dem Englischen und bedeutet so viel wie Verzerrung. Verzerrung durch Einseitigkeit, durch Voreingenommenheit. Kurz, die rosarote Brille der Pharmaforscher. Doch welche Folgen hat diese Schönfärberei? Für Ärzte, für Patienten? Und was geschieht, um dieser Manipulation Einhalt zu gebieten? Auf dem Weg in die Höhen des Kölnturms. In das höchste Gebäude der Domstadt ist vor kurzem das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen eingezogen. Das oft auch als PharmaTÜV bezeichnete Institut ist auf Expansionskurs. Die alten Kölner Räumlichkeiten, in denen man seit 2004 residierte, wurden zu eng. Denn angesichts von rund 2500 Medikamenten, die jährlich neu auf den Markt kommen, wachsen Bedeutung und Mitarbeiterzahl unabhängiger Institutionen. Ähnlich wie die Cochrane-Kollaboration oder die Arzneimittelkommission prüft auch das Kölner Institut Arzneien oder medizinische Verfahren auf ihren wahren Nutzen. Nicht durch eigene Pharmatests, sondern durch Recherche in der internationalen Fachliteratur. Ich habe jetzt hier die Internetseite von clinicaltrials.gov aufgemacht. Das ist die Datenbank in den USA. Da kann ich jetzt hier auf die Suche nach klinischen Studien klicken und kann einen Suchterm eingeben. Dr. Beate Wieseler ist Arzneiprüferin. Ob ein Medikament so wirkt wie versprochen, das liest sie aus den Ergebnissen klinischer Studien. Diese Medikamententests laufen in der Regel unter Regie des Herstellers. Denn der ist verpflichtet, seine Mittel an Hunderten oder Tausenden von freiwilligen Patienten vor Markteinführung erst einmal zu testen. Die Wirksamkeit, aber auch die Schwere der Nebenwirkungen kann je nach Testreihe dabei ganz unterschiedlich ausfallen. Beate Wieseler sucht nun exakt nach den Daten aus solchen Untersuchungen. Zurzeit erstellt sie ein Gutachten über ein Rheumamittel namens Etanercept. Wenn ich das hier jetzt mal eingebe, dann sehen wir, dass 286 Studien mit Etanercept in dieser Datenbank aufgelistet sind. Wir sehen hier jetzt noch, dass das Studien in den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten sind. Wir würden jetzt also diese Studien auslesen aus der Datenbank und parallel suchen wir in Literaturdatenbanken, also ob es Zeitschriftenpublikationen gibt zu den Präparaten, die wir bewerten. Parallel schreiben wir die Hersteller an und bitten um Übermittlung aller Unterlagen zu diesen Studien. Wir schauen parallel auf die Internetseiten der Zulassungsbehörden und gleichen all diese Informationen ab. Schwierig wird es allerdings, wenn der Hersteller Daten geheim hält. Dann hilft manchmal nur der Zufall oder eine Art detektivischer Spürsinn. Wie zum Beispiel bei Reboxetin, einem Antidepressivum. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, auch kurz IQWiG genannt, überprüfte 2009, wie gut das Mittel tatsächlich wirkt. Und Beate Wieseler stieß dabei auf Ungereimtheiten. Das waren Hinweise, dass jemand auf einem Kongress über eine Studie gesprochen hat, über die wir dann keine Vollpublikation gefunden haben. Das waren Erwähnungen von Studien in anderen Publikationen, die nahelegten, dass es eben weitere Studien gab. Das IQWiG schrieb daraufhin den Hersteller Pfizer an und bat, die fehlenden Daten herauszugeben. Pfizer weigerte sich. Das IQWiG ging an die Öffentlichkeit. Pfizer beugte sich schließlich dem wachsenden Druck. Wir haben in einem ganz aufwendigen Verfahren diese unpublizierten Daten im Endeffekt bekommen und haben dann gesehen, dass, wenn wir alle Daten betrachten, wir ein vollkommen anderes Bild dieses Medikaments haben, als wenn wir nur die publizierten Daten betrachten. Die publizierten Daten haben dieses Medikament als wirksam gezeigt. Wenn wir dagegen alle Daten uns angeschaut haben, war ein Nutzen dieses Medikaments nicht mehr nachweisbar. Pfizer hatte sein Antidepressivum an insgesamt 4.600 Patienten getestet, aber nur die Daten von 1.600 Patienten veröffentlicht. Durch dieses selektive Weglassen von rund zwei Dritteln stieg rein rechnerisch die Wirksamkeit von Reboxetin gegenüber einem Placebo um 112%. Und es gibt viele weitere Beispiele für den fragwürdigen Umgang mit Studiendaten. So berichtete im Jahre 2008 das Fachmagazin New England Journal of Medicine über selektives Publizieren bei gleich 12 gängigen und modernen Antidepressiva. Die Autoren des Artikels hatten über die amerikanische Zulassungsbehörde FDA Zugang zu Herstellerstudien bekommen, die bisher unpubliziert geblieben waren. Ihr Ergebnis fassen sie nüchtern so zusammen. Betrachtet man die veröffentlichte Literatur, so sind die Ergebnisse fast aller klinischen Studien zu den Antidepressiva positiv. Im Gegensatz dazu zeigt diese Analyse, dass nur etwa die Hälfte der klinischen Studien positive Ergebnisse zeigten. In genauen Zahlen. 94% der von den Herstellern veröffentlichten Studien bescheinigen den Antidepressiva, dass sie wirksam sind. Nahm man dagegen veröffentlichte und unveröffentlichte Studien zusammen, sprachen gerade einmal 51% der Studien für die Wirksamkeit dieser Mittel. Das Ergebnis sorgte für Aufruhr in der Fachwelt und die Industrie erntete heftige Kritik an ihrer Veröffentlichungspraxis. Das widerspricht sicherlich den ethischen Anforderungen an klinische Studien. Es ist sicherlich auch ein Missbrauch von Patienten, die in Studien gehen, um eben diesen Wissenszuwachs zu ermöglichen. Und was sagt die Industrie dazu? Wie stehen die Pharmafirmen zu den massiven Manipulationsvorwürfen? In der Regel wiegeln sie ab. Man habe dem IQWiG alle relevanten Daten zur Verfügung gestellt, sagt Hersteller Pfizer im Fall von Reboxetin. Roche meint zu Tamiflu, Cochrane habe für seine Prüfung schon mehr Daten erhalten, als man üblicherweise zur Verfügung stelle. Mitten in Berlin, in strategisch günstigster Nähe zu den politischen Entscheidern, hat der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller, kurz VFA, seinen Sitz. Der Zusammenschluss von 45 großen Pharmaunternehmen gilt als einflussreichster Lobbyverband der gesamten Branche. Mein Name ist Siegfried Trohm, ich bin hier Geschäftsführer Forschung, Entwicklung, Innovation. Für Dr. Siegfried Trohm ist das Nichtveröffentlichen von unliebsamen Studiendaten kein aktuelles Thema. Es gibt die Diskussion schon seit vielen, vielen Jahren. Was wir beobachten ist, je transparenter die Industrie wird, desto größer wird das Thema. Und das ist unseres Erachtens nicht angebracht. Es gab in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Initiativen, insbesondere auch der forschenden Arzneimittelhersteller, um dem Problem Publikation von klinischen Studien, Registrierung von klinischen Studien Herr zu werden. Die laufen seit vielen Jahren und sind aus unserer Sicht sehr erfolgreich. Tatsächlich gibt es seit geraumer Zeit eine Selbstverpflichtung der Industrie. Ab Mitte 2005 haben die meisten Hersteller international öffentlich beteuert, man wolle alle klinischen Studien in Zukunft registrieren und nach Zulassung der Mittel auch veröffentlichen. Ob aber die Selbstverpflichtung eingehalten wird, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Gerd Antes von der deutschen Zweigstelle der Cochrane-Kollaboration, jener Gruppe von Studienprüfern, die mit dem Grippemittel Tamiflu so viel Aufsehen erregt hat. Der VFA sagt natürlich nach außen, eigentlich ist es kein Problem, wir haben ja die Verpflichtung. Die Zahlen sprechen eindeutig eine andere Sprache. Es wird natürlich bei weitem nicht alles publiziert. Also die Zahl 50% wird nicht publiziert, steht weltweit wie eine 1. Diese Zahlen können meines Erachtens nur dann zustande kommen, wenn man auf ältere Studien geht. Aber bei den neueren sollte das nicht mehr vorkommen. Also alles nur ein Problem der Vergangenheit, wie Siegfried Trohm sagt? Eine aktuelle Untersuchung englischer Forscher belegt das Gegenteil, veröffentlicht Anfang des Jahres im Fachblatt British Medical Journal. Als Schauplatz ihrer Untersuchung wählten die Forscher die USA, mit gutem Grund. Dort hat man sich schon seit 2007 nicht allein auf die Selbstverpflichtung der Pharmaindustrie verlassen. Vielmehr installierte die Regierung ein Gesetz, das weltweit Standards setzte. Klinische Studien müssen per Gesetz registriert und veröffentlicht werden. Und zwar innerhalb eines Jahres nach Abschluss. Bei Vergehen droht Strafe. Doch selbst dieser weitreichende gesetzliche Druck zeigt bestenfalls magere Wirkung. Von den industriefinanzierten klinischen Studien waren nach Ablauf der Frist von einem Jahr gerade einmal 40% statt 100% publiziert. Die englischen Autoren der Untersuchung bemerken dazu lakonisch: Wir hoffen, dass die Rate an Veröffentlichung steigt, je mehr die Macher klinischer Studien mit der Gesetzgebung vertraut werden. Offenbar ist die Wirkung der strengen Gesetzgebung bisher verpufft, weil niemand prüft, ob sie auch eingehalten wird. Immerhin hat die US-Arzneimittelbehörde FDA jetzt eine Untersuchung eingeleitet, aufgerüttelt durch die geringe Publikationsrate. Weitere ernüchternde Enthüllungen der englischen Autoren? Die Pharmaindustrie schneide noch gut ab. Würden klinische Studien von öffentlichen Geldgebern wie Stiftungen oder Universitätskliniken finanziert, sinke die Publikationsrate sogar auf unter 10%. Stefan Sauerland vom IQWiG. Das liegt einfach daran, dass man versucht, seine eigene Therapie schöner darstellen zu wollen, als es wirklich ist. Man will ja weiter in dem Bereich arbeiten. Man hat vielleicht sogar dann seine eigene Professur oder seine eigene Klinik mit Haut und Haaren an diese Therapie gehängt und ist dann natürlich auch gekniffen, wenn diese Therapie am Ende sich als nicht erfolgsbringend zeigt. Helios Klinik Berlin-Buch, Abteilung für Onkologie. Hier, wie in allen anderen Krebsstationen, wandeln Ärzte und Patienten immer auf einem schmalen Grat zwischen Überleben und Aufgeben. Denn Krebsmedikamente wirken oft nur schwach. Zu schwach, um das Leben der Krebspatienten wirklich zu retten. Eine Lebensverlängerung, häufig nur für Wochen, bestenfalls Monate, die gilt in vielen Fällen schon als Erfolg. Auf der anderen Seite gibt es Nebenwirkungen. Viele Krebsmedikamente sind Zellgifte, sie lassen die Patienten leiden. Schwache Wirkung bei starker Nebenwirkung oder anders gesagt, wenig Nutzen, viel Schaden. Dazwischen die Balance zu halten, ist eines der großen Probleme in der Krebstherapie. Umso gravierender daher für Ärzte und Patienten, wenn wertvolles Wissen über Nutzen und Schaden unter Verschluss bleibt. Professor Wolf-Dieter Ludwig, Onkologe und Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie in Berlin-Buch. Es gibt eine sehr aktuelle Übersicht, die zeigt, dass von den Phase-3-Studien, also der letzten Phase der Studien vor der Zulassung, etwa 25% 5 Jahre nach Abschluss dieser Studie nicht publiziert sind. Das heißt, dass dort wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse den onkologischen Wirkstoffen verordnenden Ärzten nicht zur Verfügung stehen. Wolf-Dieter Ludwig ist auch Vorsitzender der Arzneimittelkommission. Dieses gewichtige Gremium begutachtet Medikamente für die gesamte Ärzteschaft und gibt Therapieempfehlungen aus. Wohl wissend, dass man sich damit gerade in der Onkologie auf dünnes Eis begibt. Krebsmedikamente sind zunehmend maßgeschneidert auf bestimmte Tumore. Entsprechend sinkt die Zahl der Patienten, für die sie geeignet sind. Und damit sinkt automatisch die Zahl der Patienten, an denen die Mittel vor der Zulassung überhaupt getestet werden können. Der eigentliche Praxistest beginnt daher nach der Zulassung, in den Kliniken, im Alltag der Krebsmedizin. Doch offenbar fehlt der Anreiz, gerade in dieser entscheidenden Phase weiter Patienten zu beobachten und die entsprechenden Daten zu veröffentlichen. Ganz gravierend ist es bei Nebenwirkungen. Dort gibt es auch gute Hinweise, dass wir natürlich bei den onkologischen Wirkstoffen, die sehr toxisch sind, zum Zeitpunkt der Zulassung unvollständige Erkenntnisse haben und dass nach der Zulassung es sehr lange dauert, bis diese unerwünschten Wirkungen dann auch publiziert werden und Eingang finden in die Fachinformation und in die Gebrauchsinformation, das heißt die Packungsbeilage. Auch das ist eine Situation, die wir vor dem Hintergrund des marginalen Nutzens vieler dieser Arzneimittel nicht akzeptieren. Dies zeigt eine neue Untersuchung französischer Forscher, veröffentlicht im April 2012. Die Forscher untersuchten die Informationslage zu Antidepressiva, diesmal aber aus der speziellen Sicht verschreibender Ärzte. 12 häufig verordnete Antidepressiva wurden daher ausschließlich auf Grundlage von Literatur bewertet, wie sie Ärzte und ihre Fachgesellschaften gerne benutzen. So zum Beispiel pharmaunabhängige Vergleichsanalysen zwischen verschiedenen Medikamenten. Damit sollen Ärzte im Alltag schneller entscheiden können, welches Mittel ist das bessere. Die Forscher glichen nun diese Art Hitliste der angeblich wirksamsten Antidepressiva mit Daten ab, die bisher nicht publiziert worden waren. Gefunden hatten sie diese Daten in einer Online-Datenbank der amerikanischen Zulassungsbehörde FDA. Die FDA stellt dort mittlerweile viele Studiendaten ein, die sie von Firmen für die Zulassung bekommt, die aber nicht unbedingt veröffentlicht sein müssen. Die Analyse dieser Daten ergab nun, zwar wirken die Mittel, sonst hätte die FDA sie auch gar nicht zulassen dürfen, aber wie stark, das erschien nun in einem ganz anderen Licht. Die Reihenfolge vom besten zum schlechtesten Mittel wurde teilweise auf den Kopf gestellt. Und die Effektstärke der Antidepressiva, ein Maß für ihre tatsächliche Wirkung gegen Depression, musste bei jedem zweiten Mittel um mindestens 100% korrigiert werden. Es ist ohne Zweifel so, dass der Publication Bias voll durchschlägt bis zum Patienten. Das wissen wir aus den Arbeiten zum Beispiel zu den Psychopharmaka. Die Überschätzung im Mittel zeigt einfach, dass der Arzt, ohne dass er anders kann, falsche Dinge verschreibt. Und daran ist nicht der geringste Zweifel. Es gibt Dutzende von Arbeiten dazu. Wie könnte eine Lösung des Problems aussehen? International sind sich die meisten Arzneimittelexperten einig. Der Druck auf die Macher klinischer Studien muss erhöht werden. Zum einen durch eine gesetzliche Pflicht zur Registrierung jeder Studie von Anfang an. Jede Studie soll eine Art Geburtsurkunde bekommen, in der Ablauf und Ziel protokolliert werden, um Manipulationen zu verhindern. Darüber hinaus lautet die Forderung, wir brauchen weltweit eine gesetzliche Veröffentlichungspflicht, so wie sie in den USA seit Jahren gilt. Und tatsächlich hat die Bundesregierung im Frühjahr 2011 mit einem Gesetz reagiert. Es wurde dafür eigens ein neuer Paragraph ins Arzneimittelgesetz eingefügt, Paragraph 42b. Darin heißt es: Der Sponsor hat die Ergebnisse der klinischen Prüfung innerhalb eines Jahres nach ihrer Beendigung zur Verfügung zu stellen. Dieser Paragraph 42b ist eine Mogelpackung. Der Entwurf hat bis zur letzten Minute im Text das Wort Veröffentlichung an mehreren Stellen enthalten. Als er dann tatsächlich durch das Parlament ging, war die Formulierung in letzter Minute dahingehend geändert, dass das Wort Veröffentlichung nur noch in der Titelzeile vorkommt und im Text an jeder Stelle nur noch zur Verfügung stellen steht. Das heißt, es hat sich praktisch nichts geändert. Es ist wie vorher so, dass die Studien den Behörden zur Verfügung gestellt werden, aber die Forderung, die gesetzliche Forderung nach Publikation ist raus. Gerd Antes vom Deutschen Cochrane-Zentrum kritisiert, dass unter Druck der Pharmaindustrie die Veröffentlichungspflicht aufgeweicht wurde. Besonders fragwürdig sei auch folgende Passage im Gesetzestext. Diese Berichte sind innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung der Zulassung oder der Genehmigung für das Inverkehrbringen zur Verfügung zu stellen. Nach Erteilung der Zulassung also. Wird das Mittel nicht zugelassen, gilt demnach keine Veröffentlichungspflicht. Alles das, was richtig schief geht auf dem Wege hin zur Zulassung und deswegen abgebrochen wird, unterliegt nicht dieser Publikationspflicht. Und das ist natürlich sozusagen ein Super-GAU in einem Gesetz, was praktisch den Zweck auf den Kopf stellt. Denn Studien sollen nicht nur veröffentlicht werden, damit Ärzte Medikamente richtig einschätzen. Wenn Medikamentenversuche an Patienten zeigen, dass ein Mittel nicht wirkt oder zu schwere Nebenwirkungen hat, so ist das ebenfalls eine wichtige Information für all jene Forscher, die ähnliche Studien planen. Es geht darum, wie gehe ich mit der Studie um und wie verhindere ich vor allen Dingen, dass sich das, was an einer Stelle mal schiefgegangen ist, an anderer Stelle nicht wiederholt. Und das ist das übergeordnete Prinzip. Also ich darf nicht das, was ich an einer Stelle mache, und zwar sowohl aus wissenschaftlichen wie aus ethischen Gründen, aber auch aus ökonomischen Gründen, verschleiern. Und schon wird es entweder im gleichen Land oder an anderer Stelle auf dieser Welt wiederholt. Gerne hätten wir auch die Bundesregierung zu dieser Wiederholungsgefahr befragt. Doch das Bundesgesundheitsministerium wollte kein Interview geben. In einer schriftlichen Stellungnahme sieht es jedoch Patienten geschützt durch rechtliche Rahmenbedingungen. Deren Einhaltung ist vorab in einem behördlichen Genehmigungsverfahren und im Verfahren der Beteiligung von Ethikkommissionen zu prüfen. Von den Ethikkommissionen ist insbesondere die ethische Vertretbarkeit des Forschungsprojektes zu prüfen. Doch wie genau Ethikkommissionen Kenntnis von Studienergebnissen bekommen können, die nach § 42b ja gar nicht veröffentlicht sein müssen, das bleibt Geheimnis des Ministeriums. Obendrein hat die Bundesregierung bei der Gestaltung des neuen Paragraphen auch auf die Verankerung einer umfassenden nationalen Registrierungspflicht verzichtet. Die deutsche Gesetzgebung fällt daher deutlich lascher aus als die in den USA oder auch in der Schweiz. Auf Nachfrage verweist das Gesundheitsministerium auf die EU. In der EU und mithin auch in Deutschland ist für klinische Arzneimittelstudien eine Registrierung in einem Register der Europäischen Union vor der Durchführung vorgeschrieben. Tatsächlich existiert dieses EU-Register seit 2004. Doch bis heute sind die Inhalte nur in Teilen öffentlich zugänglich. Es ist daher zurzeit weder für Ärzte noch für die Öffentlichkeit eine verlässliche Quelle. Ein Riesenproblem, doch immerhin hat die anhaltende Kritik für Bewegung gesorgt. Unterstützung kommt in der Zwischenzeit von einem anderen Akteur im Pharmageschehen, den Zulassungsbehörden. An ihnen kommt die Pharmaindustrie nicht vorbei, wenn ein Medikament auf den Markt soll. Die Firmen müssen dort umfassende Daten bis ins Detail abliefern, sonst droht die Ablehnung der Zulassung. Bisher konnte sich die Industrie allerdings darauf verlassen, dass die Behörden die eingereichten Firmendaten geheim halten. Doch das ändert sich jetzt. Dr. Karl Broich, Vizepräsident des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte der Deutschen Zulassungsbehörde. Es wird immer Einzelheiten geben, wo es auch um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines pharmazeutischen Unternehmers geht. Die bleiben halt geschützt, die können wir nicht ohne weiteres weitergeben. Aber alles, was jetzt eben für die Beurteilung von Wirksamkeit und Patientensicherheit notwendig ist, da ist zunehmend größere Transparenz da. Und da bemühen wir uns auch von unserer Seite, dann die entsprechenden Daten zur Verfügung zu stellen. Und das sind nicht nur Lippenbekenntnisse. Das zeigt das Beispiel Tamiflu. Roche weigert sich bis heute, an die Cochrane-Kollaboration sämtliche Daten zum Grippemittel auszuhändigen. Schützenhilfe kam aber von der Europäischen Zulassungsbehörde EMA. Dort lagerten 22.000 Seiten Studiendaten zu Tamiflu. Und die EMA war tatsächlich bereit, diese Daten Cochrane zu überlassen. Gerd Antes vom Deutschen Cochrane-Zentrum. Die Behörden spielen wesentlich weiter mit, als man glaubt. Auch das war bis vor kurzem nicht richtig bekannt, weil es unscheinbar ist. Es gibt ja inzwischen sowohl in Europa wie auch in den USA den sogenannten Freedom of Information Act. Das heißt, die Bürger von westlichen Ländern haben weit verbreitet inzwischen das Recht, von Behörden Einsicht zu fordern, Akten in Unterlagen, und zwar weit über den Bereich, über den wir gerade sprechen, hinaus. Ein Recht, das auch Arzneiprüfern von Cochrane oder vom IQWiG ermöglicht, bisher als geheim geltende Industrieunterlagen von den Behörden anzufordern. Im Falle von Tamiflu waren die Studienunterlagen von Cochrane so ergiebig, dass die bisherige Bewertung des Grippemittels, das millionenfach von Regierungen weltweit als Notmittel gegen Pandemien gelagert wird, fast ins Gegenteil umschlug. Vom Wundermittel, das gegen Grippe vorbeugt und sie gleichzeitig heilt, zum Skandalmedikament, das seinen Milliardenerfolg auf geschönten Ergebnissen gründet. Zumindest bei Tamiflu damit Ende gut, alles gut. Ein Sieg hartnäckiger Kämpfer für Transparenz gegen die Interessen einer mächtigen Industrie? Wohl nicht, sagt Gerd Antes. Alles, was wir sehen, ist, dass sich alle Verantwortlichen wegducken, diese Situation kleinreden, ignorieren und die Verantwortung auf andere schieben. Daher ist derzeit noch offen, wie der Fall Tamiflu zu Ende geht. Die Europäische Zulassungsbehörde EMA, die Tamiflu 2002 auf den Markt ließ, sieht jedenfalls keinen Grund, diese Zulassung zu revidieren. Tatsache ist auch, dass Cochrane für seine Tamiflu-Bewertung immer noch nicht alle Roche-Daten zur Verfügung hat. Es bleibt daher noch viel Spielraum für Interpretationen. Geheimsache Pillentest. Wie Studienergebnisse gezielt verschleiert werden. Von Thomas Liesen. Es sprachen Jochen Langner, Marc-Oliver Bögel und Agnes Pollmann. Ton und Technik Kiwi Hornung. Regie Susanne Krings. Redaktion Christiane Knoll.